Herzlich willkommen zum Mental Motherfucker Podcast, präsentiert von Philemon und Lionel Schiebli. Ja, ich hatte irgend so einen Schlüsselmoment. Ich glaube, da war, ich weiß nicht mehr genau in welcher Situation, aber ich kann mich erinnern, dass ich so eine negative Emotion hatte. Ja. Irgendwas hat mich gestört. Und sofort instinktiv im Moment danach musste ich lachen. Ich muss einfach lachen, so, geil. Und weil ich erkannt habe, ich habe gerade eine negative Emotion, wie geil, wie lustig ist das denn? Mhm. Ich habe die einfach null ernst genommen, kein bisschen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall unangenehm, in dem ersten Moment, aber halt auch nur so ein paar Sekunden. Und halt sofort, da habe ich angefangen zu lachen. Mhm. Und das war sofort weg. Das ist geil. Und da, und das, ich hatte da in dem Moment dieses Gefühl, als hätte ich mich von mir selbst ein bisschen abgelöst. So ein bisschen so astralreisemäßig. Und ich sehe mich aus der dritten Person. Und ich sehe gerade einen Typen, der eine negative Emotion hat. Ja. Und dann stelle ich fest, das ist ja sowas von nichts Besonderes. Das ist, wie wenn du ein Video anguckst von einem Typen, der gerade da sitzt mit einem schiefen Gesicht. So, wen interessiert's? Nichts Schlimmes. Ja. Wenn du siehst, wie einer abgeschlachtet wird, okay, da kann ich verstehen, ist scheiße. Aber da hat einfach nur einer eine negative Emotion. Aber wenn man in seiner eigenen Haut steckt, das nimmt einen so ein, dass man denkt, das ist gerade so was total Bedeutendes. Ja, weil das einfach nur so ein lächerlicher kleiner Pissmoment. Das ist wie wenn dir gerade die Puppe juckt. Genauso wie der Gedanke, dass das eigene Leben so wichtig ist und das, ja, genau, dass alles so wichtig ist. Und eigentlich, wenn man dem keine Wichtigkeit gibt oder die Wichtigkeit ein bisschen nimmt, kommt so viel Leichtigkeit rein und so viel. Ja. Heute Morgen war ich in der Küche, habe mir gerade Frühstück gemacht und hatte übelst viele To-Do-Listen auf dem Tisch liegen. Ja. Und dann bin ich gerade so, habe mir Pancakes gemacht und hatte auf einmal so ein schweres Gefühl. So, ich dachte mir, oh fuck, ich habe so viel zu tun heute. Ne? Ja. Und dann kommt so eine Schwere und so ein, oh, ich denke mir nur, fuck, so viel Arbeit. Und dann in der nächsten Sekunde denke ich mir so, hä, wie kannst du das so ernst nehmen? Das ist ja einfach nur lächerlich. Ja. Ich meine, ob du jetzt als Kind hast du draußen gespielt und das Spiel war so ernst. Du hast mit deinem Bagger gespielt oder du hast ein Lego gespielt und ja, du hast es auch übelst ernst genommen. Und jetzt, und du warst übelst abgefuckt, wenn dein Bruder dein Lego-Haus kaputtgeschlagen hat. Ja, und fandst es voll schlimm. Genau, aber genau das meine ich. Und heute sind wir groß und spielen einfach nur dieses Arbeiten, ja, und Spielen, irgendwelche Anrufe und ja, es ist genau das Gleiche. Ja. Es ist ganz genau das Gleiche. Und in dem Moment, als ich das wieder so gesehen habe, so, Alter, es ist doch so scheißegal, es ist nur ein fucking Game. Ja. Und ich spiele das, genau, und ich spiele das jetzt durch und irgendwie habe ich auch Bock, das zu spielen und ich game den Tag jetzt einfach sozusagen durch in diesem Körper. Ja. Dann kam so eine Leichtigkeit und alles klar, ich hatte wieder Bock irgendwie und ja, genau, hab gegessen und hab losgelegt. So. Ja. Das ist echt. Ich lese im Moment so ein Buch, das heißt Flow, der Weg zum Glück. Mhm. Total schwuler Titel, das Cover sieht total kacke aus. Aber das ist voll das geile Buch. Und der Autor schreibt so viele Sachen, wo ich so oft das lese und denke, boah, ganz genau so habe ich das auch gedacht. Der redet auch von diesem, der nennt zwar nicht dieselben Begriffe mit Game und was weiß ich, mhm, aber der sagt halt auch, das Leben muss ein Spiel sein, man muss quasi ein bisschen durchs Leben tanzen, man muss im Flow sein und man muss diese Arbeit nicht so ernst nehmen und man muss es tun wollen, auch egal ob man es muss oder nicht und so ein Scheiß. Ja. Ja. Das ist halt, das ist so eine gute Lebensphilosophie. Ja. Das Einzige, wo das nicht so wirklich funktioniert bei mir, ist beim Sport. Wenn ich mich morgens, ich will halt jetzt jeden Morgen laufen und ich mache es jetzt schon seit so 10 Tagen ungefähr. Ja, ja. Und heute Morgen, ich hatte noch nie hatte ich so wenig Bock wie heute Morgen. Ja. Weil ich habe irgendwie, gestern Morgen habe ich übertrieben, ich bin dann länger gerannt und schnell, habe mich halt voll ausgepowert und heute Morgen waren meine Beine so richtig wie Steine. Ja. Und kennst du das beim Joggen? Normalerweise nach 10 Minuten kommst du irgendwie in, bist du aufgewärmt und dann kommst du in so einen Zustand, wo du, ja, ewig laufen könntest, ne? Ja, ja, genau. Und der kam einfach nicht. Der kam und kam nicht, dieser Moment. Und ich laufe und laufe so und dann habe ich halt alle möglichen mentalen Tricks versucht, dachte mir, ja, nimm das alles nicht so ernst, ist doch witzig und so, aber es war nicht witzig. So, ich finde, in der körperlichen Anstrengung, dann, da funktioniert das irgendwie nicht. Ja. Da funktioniert für mich mehr so die, da, also ich bin halt, ich habe es durchgezogen, ich war 20 Minuten laufen. Ja. Und was ich mir halt gedacht habe, was mich angetrieben hat, ist, Alter, sei keine Pussy. I make Monday morning my bitch. Das war so mehr, ich habe mich einfach ausgepeitscht. Ja. Und das war irgendwie dann der Modus. Also, aber bei allen möglichen Kopfkick und so weiter ist es, funktioniert das mega gut. Ja. Einfach, fuck ja, man, das ist ein Game. Es ist genauso wie dieser Podcast hier. Es ist nicht wichtig, dass der gut wird oder schlecht wird. Es ist eigentlich, es ist scheißegal. Es ist so komplett scheißegal. Es ist einfach nur cool, dass wir dieses Spiel spielen. Genau. Es ist, es ist scheißegal. Und das, wir zocken das, einfach nur was. Das Spannende im Leben ist ja, dass die meisten genialen Sachen dann entstehen, nachdem die Dinge scheißegal geworden sind. Ja. Auf der Bühne kann ein Schauspieler ja erst dann wirklich gut sein, wenn er komplett drauf geschissen hat, was das Publikum jetzt von ihm denken wird. Ja. Ja, dann macht's auch erst Bock. Genauso wie in einer Beziehung oder beim Flirten, wenn du Frauen kennenlernst. Du bist ja erst dann cool, du bist erst dann interessant, wenn du drauf geschissen hast, was bei rumkommt. Ich frage mich, ob das in der Wirtschaft so ist. Ob du dann reich wirst, wenn du drauf scheißt, ob du Geld bekommst oder nicht. Ja, hundertprozentig in einer Verhandlung. Ja, klar, stimmt. Wenn du oder Bewerbungsgespräch, du gehst ins Bewerbungsgespräch und du willst den Job unbedingt haben, bist du der totale Spasti, der da sitzt und voll verkrampft. Aber wenn du reingehst und es ist einfach ein Game, das heißt, dir ist es egal, ob du den Job. Scheißegal. Scheißegal. Es geht ja nicht darum. Es geht darum, dass du das Game spielst. Es geht darum, dass du jetzt dich da hinsetzt und das einfach machst. Ey, das wäre doch voll geil, sich irgendwo zu bewerben. Einfach nur so. Auf einen Job, den du gar nicht willst. Dann gehst du einfach dahin und lässt da richtig Abo raushängen. Lass das mal machen. Ja. Wir können, geil ist es doch, wenn wir uns beide auf die gleiche Stelle bewerben. Oder im gleichen Konzern, bei den gleichen Abteilungen. Ja. Also du, so formal machst du alles richtig, du schickst deine Bewerbung hin, bringst deinen Lebenslauf vorbei, was weiß ich, setz dich dann dahin und bist so extrem entspannt. Vielleicht sollte man das vielleicht sogar 10-mal machen oder so, damit man wirklich das lernt. Und stimmt, jedes Mal, dir ist scheißegal, was dabei rumkommt. Ja. Am besten ist es, du machst es in einer Branche, wo du sogar noch Interesse dran hättest. Ja, ja, genau. So ist, wo du auch so ein bisschen was zu sagen kannst, nicht so komplett. Ja, natürlich. Ich meine, sonst kriegst du auch das Bewerbungsgespräch nicht. Aber ich meine, vielleicht auch so, dass, ich meine, wenn du von Anfang an den Job nicht haben willst, dann ist es ja Bullshit. Ja. Dann ist es zu einfach, sag ich mal. Aber es müsste etwas sein, wo du Interesse hättest, aber du musst es spielen. Dir muss einfach egal sein, was bei rumkommt. Ah. Bereit sein zu scheitern, das ist es doch. Ja. Ja, genau das ist es. Und genau deswegen. Frauen anquatschen ist ja genau das Gleiche. Ja. Bereit sein zu scheitern. Und bei 9 scheitern und bei der 10. landest du. Ja. Das wäre echt eine geile Idee. Das ist aber auch jetzt mein nächstes Kapitel im Leben. Ich will einfach irgendwas machen. Deswegen, ich will ja auch so ein bisschen in den Verkauf gehen. Mhm. Einfach nur, um die Skills zu lernen. Mhm. Gute Verkäufer zu sein. Einfach, um den Frust zu bekommen und um einfach diese Rejection immer wieder zu kriegen. Mhm. Und mich dann so zu härten, zu stählern mental. Ja. Und wenn du guter Verkäufer bist, dann hast du so, dann hast du echt, echt schon mal sehr, sehr gutes Skill-Repertoire aufgebaut. Das hilft dir nämlich überall im Leben. Ja, definitiv. Definitiv. Vor allem, sich zu trainieren, immer wieder im Game-Modus zu bleiben. Ja. Und niemals. Ja, ich glaube, das ist auch beim Verkauf total wichtig. Nichts persönlich nehmen, nicht sich abfacken zu sehr über irgendeine dumme Scheiße, also es passiert ja ständig, dass irgendwas nicht klappt, dass du irgendwas nicht verkaufst oder keine Ahnung. Das muss man einfach mit Humor nehmen. Ja, wie war das denn in Australien? Du hast doch in Australien was verkauft. Ja. Ich habe halt Charity gemacht und Fundraising. Und da ist im Prinzip das Gleiche. Du pitchst die Leute und quatschst ihnen halt was an. Da habe ich auch gemerkt, also ich war erfolgreich da drin, aber das war echt tough. Ich habe es halt ein paar Wochen nur gemacht. Mhm. Und dann wurde ich 2-mal gefeuert. Warum? Ich wurde in der Firma genannt Phil the Crazy Motherfucker, so hat man mich genannt. Ich habe einfach mir gedacht, okay, ich habe jetzt keine krassen Verkaufsskills, ich habe das jetzt alles nicht gelernt, aber ich habe eine Sache, die kein anderer hat. Ich bin der bescheuertste Motherfucker von allen hier. Und dann habe ich, es geht halt immer darum, man steht meistens irgendwie an Bahnhofsvorplätzen oder in Fußgängerzonen und so weiter oder in Shopping-Malls. Und der erste Trick, die erste große Herausforderung ist, die Leute zum Stehen zu bringen. Wenn du es einmal geschafft hast, dass sie stehen bleiben und dir zugehören, dann kannst du halt deinen Pitch runterrattern und dann kannst du halt, ne, dann geht's los. Und dann klappt es halt dann von auf so und so viel Prozent der Fällen. Aber die meisten, die wissen ja direkt, was abgeht und alle gehen dir aus dem Weg und wollen Augenkontakt vermeiden, verpissen sich direkt. Ja, ja, vor allem Augenkontakt. Ich mache das ja selber. Hier in Zürich sind auch super viele von UNICEF und Panda. Ja, genau. Panda. Genau, du kennst ja die Situation von der Seite. PandaRettung.com und allem. Ja, ja, die ganze, alle Wohltätigkeitsfirmen. Der einzige Grund, warum man stehen bleiben würde, ist, wenn die Alte einfach geil aussieht. Ja, entweder das oder, in meinem Fall, irgendeiner macht das total behindert. Zum Beispiel schmeiß ich mich vor irgendeiner Alte, setz auf die Knie und mach so, oh, won't you marry me? Hast du gemacht? Ja, ja. Oder nein. Einfach, oder halt irgendwelche Omas angeflirtet oder einfach ein Salto gemacht vor jemandem und so, you gotta stop, man! Und dann auch direkt dieser Moment, auf einmal bleibt er stehen und dann, hi, my name is Phil, I'm from Cancer Council and I gotta tell you something. Und dann habe ich den halt vollgequatscht. Und so hat es halt funktioniert. Aber einfach nur durch crazy Aktionen. Geil. Ja, genau das gleiche können wir eigentlich in Köln machen, wenn wir für Church of Success, für ja, im Grunde schon. Die erste Church of Success Konferenz, wenn wir da irgendwie... Ja. Ja. Also warum nicht, ne? Wenn man das mal 2-3 Tage komplett macht. Ja, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem, man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht so sehr zum Clown wird. Ich hatte den Vorteil in Australien, dass diese Organisation, für die ich quasi geworben habe, die waren sehr bekannt. Und die waren sehr seriös und man kannte die. Und jedem, den ich gesagt habe, hast du schon mal was von uns gehört, der wusste, ach so, ihr seid das. Das ist wie wenn in Deutschland einer kommt vom Deutschen Roten Kreuz. Ja, oder UNICEF. Genau, oder das weiß jeder Bescheid. Aber wenn wir ankommen mit Church of Success und machen hier voll die Clown-Show, ja, stimmt. Dann kann das sein, dass die Leute denken, was ist das für eine komische Firma, so ein komischer Laden. Ich meinte jetzt gar nicht, dass man das so mega auf Humor macht, sondern ich meine an sich den Gedanken. Einfach raus. Ich meine, wir gehen ja immer, wollen online und machen Websites und wollen irgendwie online alles hinbekommen und machen, reißen uns den Arsch auf und brainstormen und arbeiten tagelang, damit wir da online einen halbwegs niceen Auftritt haben. Aber warum nicht einfach diese Zeit draußen auf der Straße akquirieren? Ja. Und so, als ob man nicht an einem Tag dann 15 Leute irgendwie gewinnen könnte. Ah. Und wir haben ja etwas, die Veranstaltung als Produkt, das will ja jeder Zweite. Wir müssen ja nur erreichen, dass die Leute uns glauben, dass sie einen Mehrwert haben, wenn die zur Veranstaltung kommen. Ja, stimmt. Ich sagte, wir machen das. Wir machen das irgendwie vielleicht 2 Tage vorher oder so. Ich komme 2 Tage vorher nach Köln. Aber... Die Frage... Also ich habe echt mir noch mal überlegt, was das für eine Veranstaltung werden soll. Die erste Church of Success Veranstaltung. Mhm. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, ob das in diesen Podcast passt, weil vielleicht interessiert das überhaupt nicht. Finde ich auch. Es passt irgendwie in den Podcast auch nicht so rein. Ja. Okay, dann lass mal Cut setzen und zurück zur Mental Motherfuckness. Ja, genau. Okay, was ist... Ich stelle dir mal ein paar Fragen. Was ist für dich Mental Motherfucker sein? Oder was ist Mental Motherfucker? Im Kern würde ich sagen, das bedeutet, dass ich mir bewusst bin, dass mein mentaler Zustand genauso trainiert werden kann wie ein körperlicher Muskel. Und dass ich in erster Linie an Veränderung glaube. Und dass ich nicht denke, ich habe das schon so oft gehört von Leuten. Ich bin halt so. Ach du genau. Scheiße. Boah, ich hasse diesen Satz. Und wenn ich mir das angewöhnen muss und dann muss ich halt mich verstellen und das ist nicht authentisch und das bin ich einfach nicht. Scheiße, ich habe das so. Das Schlimme ist, ich habe das früher selber gesagt. Ja, ich auch. Ich habe früher selber auch so gedacht. Das war so fucking destruktiv. Ich dachte mir, weißt du, ich mache seit Jahren Musik, ne? Ja, klar. Ich mach Mucke, seit ich denken kann, so in meinem Kopf. Aber ich habe jahrelang gedacht, ja, diese Programme am Computer, ich bin halt nicht der Typ, der sich technisch und so weiter, ich bin halt nicht der Techniker, ich bin nicht der Typ, ja, der sich, ja, genau. Ich bin halt der Songwriter, ich bin nicht der Typ, der sich da mit der Software auseinandersetzt und an den Rädchen drehen will und so weiter. Was für ein Scheiß. Das ist einfach nur das ist eine faule Lüge. Was für ein Scheiß. Und hätte ich damit und man nutzt einfach diese miese Ausrede und sagt dann, ja, dann bin ich nicht authentisch, meine Integrität ist dann weg und ich fake dann und so. Voller Schwachsinn. Ja. Genauso, das ist, genauso wie ich immer... Man unterstellt sich dann selbst so Heuchelei, aber das ist einfach nur eine Ausrede. Ja, oder ich habe immer gehört, ja, du bist halt so ein kreativer Typ und die kreativen Typen, die kommen oft zu spät, die können ruhig, oder Schauspieler, die können ja ruhig verballert sein und unorganisiert und unstrukturiert und Ey, ich hatte das als Entschuldigung für mich selber. Dass ich fand es geil, dass mein Zimmer unordentlich ist. Ich fand es irgendwie, habe ich mich selber geil gefunden, dass ich zu spät komme. Und klar, das gibt ja halt den Künstlerstatus. Ja, irgendwo, weißt du, jetzt nicht und bewusst. Ist, ja, ja, genau. Und klar. Es ist so ein Bullshit, weil erstens stimmt es nicht. Ja. Jeder Künstler, der erfolgreich ist, ist diszipliniert, strukturiert und hast du nicht gesehen, on point, aber alles. Glaubst du nicht, dass jeder erfolgreiche Künstler bewusst einen vielleicht vergrößerten Struggle hatte, seine ganze Chaotischheit unter Kontrolle zu kriegen im Vergleich zu einem anderen Typ? Ich weiß nicht, das sind halt Klischees. Ja, und eben, Klischees, genau. Ich frage mich halt, ob das in der Beobachtung stimmt oder ob das komplett erstunkt und erlogen ist und einfach nur... Es sind Klischees, es sind markante Leute, die dieses Klischee etabliert haben, ja, wo das so wahrscheinlich war. Wahrscheinlich ist da so ein bisschen was dran, aber das heißt überhaupt gar nichts. Aber das heißt eben, das ist genauso wie der verstreute Professor. Was für ein Scheiß. Ja, ja. Ja. Die meisten Professoren, die großartige Bücher schreiben oder tolle Vorlesungen haben, Genialität, alles andere. Genialität muss nichts mit Verstreutheit zu tun haben. Ja. Oft werden geniale Leute werden am Ende in den Augen anderer Arschlöcher. Ja. Weil als Arschloch jemand verstanden wird in unserer Gesellschaft, der nicht zum Ziel hat, von allen gemocht zu werden. Ja, genau. Und ja, aber das eine hat. Der zu sehr an sich selbst denkt und so ein Zeug und ja, der keine Harmonie braucht. Ja, genau. Je selbstbewusster ein Mensch Motherfucker ist. Motherfucker halt. Ja, wenn du ein Motherfucker bist, dann werden dich alle als Arschloch sehen. Ja. Aber das ist an dem Punkt dann auch dir egal geworden, weil du hast es ja schon vorher abgelegt, dass dir das wichtig ist. Ja. Und du bist nicht hier, um dir Freunde zu machen. So. Ja. Beziehungsweise du bist ja im Game nicht, weil du ein bestimmtes Ergebnis willst, sondern weil du das Game einfach rocken willst. Genau, du willst das Game spielen. Du willst keine Liebe ernten. Du willst einfach ein guter Gamer sein. Ja, genau. Genauso wie der Gamer, Alter. Der gamet doch auch nicht, weil er möglichst... Das war doch früher, waren die Games so, dass du einen Highscore haben wolltest oder irgendwie so ein bei Tetris eine möglichst hohe Zahl erreichen oder sonst was. Ja. Aber jetzt gamet man doch einfach nur, weil die Games einfach geil sind. Ja, kommt halt aufs Game an, ne? Ja, aber die meisten, auch die ganzen, also die größten Games heutzutage sind ja Online-Games. Ja, aber in den Online-Games gibt es fast überall, soweit ich weiß, Ranglisten und jetzt keine Ahnung woran. Also so Rollenspiele, da finde ich, ist noch ein bisschen was anderes, weil da geht es viel ums Erlebnis. Natürlich will man da den Charakter immer so hochskillen und so ein Zeug, aber so, egal ob du jetzt irgendwie Call of Duty nimmst oder irgendwelche Autorennspiele oder weiß was, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber da gibt es viele, viele Vergleichssachen. Aber das ist ja auch Teil des Games. Ja. Nee, klar, aber das Game macht Bock. Und das ist der Punkt. Genau. Und keiner wird auf die Idee kommen, ich bin ein besserer Mensch, weil ich gerade in dem Game gewonnen habe. So. Ist ja absurd. Ja. Aber das ist jedenfalls für mich erstmal der Startgedanke, zu wissen, zu verstehen, dass du alles bist. Das ist ja wie in... Ich bin ja auch nicht einer, der Fußball spielt und sagt, ja, ich spiele Fußball, weil ich bin halt nicht so der Tischtennisspieler, so. Ich bin halt nicht so. Aber du könntest dich physiologisch gesehen natürlich darauf trainieren. Du könntest es einfach üben. Ja. Und du würdest es schaffen. Ja. Ich habe auch immer gesagt, zum Beispiel noch so Sachen, an die ich früher geglaubt habe über mich. Ich dachte, ja, ich bin halt so ein Typ, so ein undehnbarer Typ. Ich habe halt so einen Körper. Ja. So, weil dir das irgendwelche älteren Leute dann mal so, ich meine, wenn du 14, 15 bist oder so, dann bastelst du dir natürlich dein Bild über dich selbst aus dem, was andere Leute über dich so sagen. Ja, ja. Und ja, dann denkst du dir halt, ja, ich bin halt, oder andere hören vielleicht, du bist halt nicht so der sportlicher Typ. Ja. Was zur Hölle? Ist ein sportlicher Typ? Was soll das sein? Ja. Ich meine, natürlich also im Extrembereich. Kannst du verstehen, dass es gibt Leute, die haben Spaß an Sport und andere haben weniger Spaß an Sport. Aber das heißt, er hat nichts damit zu tun, dass der eine nicht fit werden kann. Genau. Andere schon. Genauso wie manchmal zeige ich meine Songs Bekannten oder so und dann sagen die, dann frage ich dir um Feedback, weil der Song ist noch in der Entwicklung und ich frage dich, ja, was willst du davon? Was denkst du? Wie würdest du es verbessern oder so? Und dann sagen die immer, ja, ich habe ja keine Ahnung von Musik, ich meine, ich bin so ein musikalischer Typ. Ja, aber die ist doch für dich gemacht, die Musik. Ja. Jeder Mensch ist musikalisch, weil jeder, also zumindest jeder, der Musik mag, jeder, der Musik hört. Ja. Weil du fühlst es ja. Und darum geht's ja. Ah, das Beispiel ist vielleicht nicht ganz so geil, aber... Das, Vielleicht verstehst aber du, was ich meine. Ich habe da fällt mir auch was zu ein, weil ich habe für alle Zuhörer, ich habe einen Freund, der Jeladin, der macht hier Beats und so. Hey, nenn doch keine Namen, das ist doch kacke. Ist doch cool, ich promote ihn damit sogar. Okay. Also ich sag ja auch nichts Schlechtes, aber jedenfalls macht er viele Beats selbst und macht coole Sachen, aber der schickt mir regelmäßig irgendwelche Beats von dem und will natürlich dann wissen, wie ich die finde. Mhm. Aber da habe ich echt so ein Gefühl, so, ich kann zwar sagen, wie sich das anfühlt, aber mehr auch nicht. Ich kann sagen, ja, hört sich nice an oder ja, hört sich nicht so nice an. Ja. Aber ich habe keine Ahnung von, ja, du musst noch ein bisschen die Hi-Hat und die Drum-Bass und keine Ahnung, den Taktrhythmus etc. pp. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Ja. Ich fühle mich da einfach wie ein Laie. Aber das stimmt schon, das Gefühl, man hört ja auch Musik. Ja, eben. Du findest es geil oder eben nicht geil. Genau, du hörst dir ja nicht aus Zufall irgendwas rein. Nee, du denkst ja auch nicht, ah, der Song ist geil, aber die Snare ist ein bisschen zu laut im Song irgendwie. Ja. Ja, das stimmt. Das denkst du vielleicht, wenn du so ein Soundtechniker bist. Ja, und die meisten Songs, die gut sind, die hörst du auch gerne in Scheißqualität. Ja. Beweis, alle möglichen Teenies hören und ich auch höre Musik auf meinem Handy. Ja. Also mal einfach nur auf den Handyboxen, weißt du, wenn ich duschen gehe oder so, Handy auf Play. Ja, und klar. Wenn ich zu faul bin, dann die Bluetooth-Box anzuschalten oder was weiß ich was. Das funktioniert trotzdem. Okay, zurück zu Mental Motherfucker. Ja. Das ist also für dich ein Mental Motherfucker, ja. Ja, damit fängt es zumindest an. Der versteht, man kann seinen mentalen Raum genauso trainieren wie den physischen. Und man muss auch verstehen, die Voraussetzungen, die Chancen, die sind nicht gleich. Also es hat nicht jeder dieselben Chancen, aber niemand hat keine Chancen. Das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ja, Mann. Weil zum Beispiel gibt es auch zurück zum Beispiel Sport, es gibt Leute, die zum Beispiel physiologisch gesehen mehr Schwierigkeiten haben, Muskeln aufzubauen. Fuck. Die gerne muskulös aussehen wollen. Mm. Die haben es schwerer. Aber niemand kann keine Muskeln aufbauen. Und jeder kann fit werden. Mm. Also jetzt Behinderte und so weiter ausgenommen, ist ja klar. Aber es gibt nichts, es gibt keinen, der keine Chance hat. Ja. Aber man denkt so oft so stumpf gedacht, so, der eine schafft es, der andere nicht. Manche haben eine Chance, manche nicht. Das Leben ist ungerecht. Ja, das Leben ist ungerecht. Aber das heißt nicht, dass irgendjemand verkackt hat. Ja. Jeder. Du kannst vielleicht nicht so ein krasses Gedächtnis trainieren, dass du die Zahl Pi mit 1 Million Nachkommastellen wie irgend so ein chinesischer Autist auswendig lernen kannst. Aber das heißt nicht, dass du trotzdem deinen Finanzplan gut unter Kontrolle haben kannst im Kopf oder keine Ahnung was. Mhm. Und das ist super wichtig. Der einzige Unterschied, wo du merkst, okay, hier habe ich vielleicht dem anderen gegenüber einen Nachteil von meiner Veranlagung her, die einzige Konsequenz davon ist, okay, da muss ich halt in dem Bereich ein bisschen mehr arbeiten, um das auszugleichen. Mhm. Aber das war es auch schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Mensch, der unglücklich ist mit seinem Leben oder wie auch immer, einfach recht viel Negativität hat, zwei Konzepte sehr stark bei ihm immer präsent sind. Das eine ist Glück, dass es Glück gibt und dass es Talent gibt. Ja, das stimmt. Und ich kann nicht sagen, dass es diese zwei Dinge nicht gibt. Aber ich will die Relevanz von Talent und von Glück wirklich auf ein Minimum reduzieren. Ja. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja, genau. Ein Minimum, genau. Das ist auch die einzige Wahrheit. Genauso selbst wenn es nicht die Wahrheit wäre, würde ich so tun, als wäre es die Wahrheit. Weil das ist das einzige Vernünftige, das ist das einzig Logische zu befolgen. Glaub lieber, dass es kein Glück und kein Talent gibt. Genau. Bestes Beispiel, mein Conor McGregor, der ja auch sagt, Talent, was soll Talent sein? Ja, I'm obsessed, das ist der Punkt. Ja. Auch Songwriting. Ich weiß nicht, ob ich ein Talent dafür habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, ein Talent dafür. Ich mache das, seit ich 13, 14 bin, denke ich halt an nichts anderes. Ja. Und jeden Tag denke ich über Songschreiben nach und jeden Song, den ich höre, seitdem teile ich in Einzelteile auf und irgendwie denk darüber nach. Du hast halt eine Liebe dafür. Genau. Und damit hast du dich viel damit beschäftigt. Genau. Und dann unterstellt man dir ein Talent. Aber du lernst vielleicht genauso schnell wie jeder andere. Und gestern rede ich mit einem Freund von mir, wir waren am See, chillen und ich glaube, ich habe dem meine Texte gezeigt auf dem Laptop und dann meinte der irgendwann so, ja, ich bin ja nicht so ein Texteschreiber oder habe nicht so ein Talent fürs Schreiben. Ich denke mir, Alter, habe ich ein Talent dafür? Ich weiß nicht, ich mache es einfach seit 15 Jahren. Und meine ersten 500 Seiten an Lyrics waren einfach nur peinlich und scheiße. Mhm, klar. Und die 501. Seite war halt zum ersten Mal irgendwie auch nur akzeptabel oder interessant oder irgendwas auslösend. Ja. Und du bist halt gerade bei Seite 76 in deinem Leben. Genau. Und genau. Schreib mal noch 400 Seiten Scheißtexte und dann kommst du auch langsam in den Bereich, wo du vielleicht was Nices hast. Ja, eben. Und das ist für mich auch Mental Motherfucker. Und das ist voll die gute Botschaft. Weil das bedeutet, dass jeder das erreichen kann. Jeder! Ja, natürlich! Ja, aber der Mozart hat mit 6 Jahren schon. Alter, halt's Maul! Das ist das Ding. Ein Mental Motherfucker ist jemand, der seine Glaubensgrundsätze hinterfragt und sie seinem Ziel gemäß ausrichtet. Ja. Und bereit ist, sie zu verändern. Ja. Wenn ich überzeugt bin davon, dass das Leben unfair ist und die anderen das Talent haben und die anderen halt nicht und ich bin halt einer von den Unglücklichen und ich kann es nicht machen, weil deswegen, das ist mentale Armut. Und es spielt gar keine Rolle, ob ich vielleicht recht habe oder nicht. Spielt ganz gar keine Rolle. Genau, es geht auch nicht darum, jetzt die Wahrheit zu wissen. Eben, es geht darum, das zu glauben, was dich deinem Ziel am nächsten bringt. Ja. Aber ein Weil das ist das Game. Es geht auch nicht da um Wahrheit. Das kannst du außerhalb vom Game, die Philosophie und so weiter und dein Selbstwert und die Liebe und so, das ist alles außerhalb. Aber das Game, was du spielst, da geht es nicht darum, das Wahre zu finden. Du musst deine Ziele erreichen. Du musst gewinnen. Du musst Meister des Games werden. Und ich finde, also ich habe herausgefunden, für mich ist das ein Fakt, im Leben solltest du die richtigen Fragen stellen. Ja. Und die richtige Frage ist nicht, wie ist es jetzt bezüglich Talent und Glück, ne? Ja. Wie ist das jetzt? Sondern die Frage ist eine andere. Was bringt dich weiter? Wie die Dinge sind, mein Gott, wer weiß das schon? Das fuckt mich auch so an Wissenschaft ab. Da wird immer so viel geforscht über irgendwas, wie etwas ist. Das ist so typisch. Und du kannst nicht alle, wie viele Menschen gibt es? 7 Milliarden? Ja. Du kannst nicht eine Umfrage machen und 7 Milliarden Menschen fragen. Ja, das allerdings. Du kannst nicht. Noch nie hat jemand 7 Milliarden Zehen gemessen, und um herauszufinden, wie lang ist so ein normaler Zeh von einem Menschen. Ja, ich kenne ja die Standards. Und dann werden 1000 Menschen genommen und hast nicht gesehen und Stichproben und so weiter. Repräsentative Gruppe finden. Aber klar, das ist immer nur so ein Versuch, die Realität darzustellen. Ja. Garantiert man nie. Aber das ist ja auch alles okay. Wissenschaft ist ja auch irgendwo geil. Die hat ja auch viel gebracht und rausgefunden. Aber ich mag oft diesen Ansatz nicht, dass man versucht herauszufinden, wie etwas ist. Das ist schön, aus dem Wissensdurst heraus, und es ist einfach nice, das ist genauso wie ein Puzzle oder Memory zu spielen, aber das bringt dich nicht unbedingt dein Ziel näher. Eben, die Frage ist, wie... Das kann dich sogar total demotivieren. Komplett, komplett. Und die Konzepte von Talent und Glück sind komplett demotivierend. Ja. Die einen haben mehr Glück als die anderen haben mehr Talent als die anderen. Ja. Und man selber schneidet immer schlecht ab in so einem Mindset. Ja. Das ist der, ich würde das komplett verwerfen. Also ich verwerfe das komplett. Ja. Ich verwerfe das komplett. Ich auch. Ich sehe das auch im Sport total krass. Das bestätigt sich immer wieder, dass Talent einfach Bullshit ist. Die Leute, ich bin ja umgeben von Profisportlern. Hm. Die Leute, die gut sind, sind einfach die Leute, die fleißig sind. Das ist so simpel, wie es klingt, so ist es auch. Es gibt Leute, denen sagt man viel Talent nach, weil die sitzen aber auch zu Hause rum und ziehen sich die ganze Zeit nur YouTube-Videos über irgendwelche Techniken rein oder über irgendwelche krassen Typen, die irgendwas Krasses machen in dem Sport. Und die haben dann auch ein gutes technisches Verständnis vielleicht, aber das ist auch kein Talent. Und die viel trainieren, die guten Leute, die siehst du halt auch ständig im Gym. Und dann, was hörst du, die Kommentatoren von der ARD, wenn sie die Olympischen Spiele kommentieren, heißt es Ja. dann, was für ein Talent. Ja, genau. Aber es ist irgendwie ist es auch charmant. Das ist auch vielleicht so ein Mechanismus, um den ganzen Lappen zurückzuhalten. Um den Pöbel einfach so ein bisschen zu distanzieren. Ja, Es ist natürlich, fast schon lachhaft. es ist doch, um den Pöbel zu beruhigen und um sich selber zu beruhigen. Es ist, die sind halt talentiert, die haben halt alle Glück. Das ist genauso wie dieses Klischee bei Selbstständigkeit. Ja, wenn du selbstständig bist, das ist schon sehr, sehr stressig. Ne? Hast Und schon sehr die wenigsten schlechte schaffen das. Chancen und sehr schlechte Ja, genau, Chancen. ja. Und Ja, du bist neun. nur am Arbeiten, du hast nie Urlaub. Ach, Und scheiße, ja, also das ist ich weiß nicht, ob ich das machen würde. so Ist geil nichts diese für mich. Stadt und so Ist geil nichts für diese mich. Aussagen. Ja, 9 von 10 Firmen, die gegründet werden, gehen pleite. Ja. Alter. 9 von 10, Alter. 1 zu 10 ist eine fucking gute Chance für dich. Erstens mal das. Erstens mal das. Aber auch, das ist genauso wie. Keine Ahnung, 29 von 30 Leuten, die versuchen abzunehmen, schaffen es nicht. Ja, genau. Ach so, ja, dann sollte man gar nicht erst versuchen, weil dann ist es quasi unmöglich. Oder nur einer von 2.500 ist zweisprachig aufgewachsen. Das hat doch einzig und allein mit dir zu tun. Ja. Und der Art, wie du hustlest und der Art, wie du struggles. Und das hat doch nichts damit zu tun, dass an sich Abnehmen eine Sache von 1 zu 30 ist. Genau. Das ist der große Fehler. Man rechnet sich die Chance aus und münzt das dann auf sich um. Und überlegt, okay. Also in der Gesellschaft oder in der objektiv betrachtet schaffen es nur einer von 10. Das bedeutet übertragen, ich habe 10% wahrscheinliche Chance, das zu schaffen. Aber das ist Schwachsinn. Dein Einsatz wird einfach nur entscheiden, ob du zu den 90% oder zu den 10% gehörst. Ja. Du kannst es aber aussuchen. Du kannst dich eingliedern. Ich finde, da ist Abnehmen ein ganz gutes Beispiel. Ja, das ist echt so. Die Weil meisten schaffen es nicht abzunehmen, das stimmt. die meisten schaffen es nicht. Aber jeder hat eine hundertprozentige Chance, das zu schaffen. Du musst Ja. einfach nichts fressen. Dann hast du gar keine andere Wahl, als abzunehmen. Du musst noch Ja. nicht mal was dafür tun. Ja. Du musst einfach nur aufhören zu fressen. Punkt. Oh, ich höre schon die Hater-Stimmen, die sagen, oh, sowas kann man doch nicht sagen. Das ist auch für manche Leute total hart. Außerdem der Jojo-Effekt, wenn man nicht isst, danach hat man viel fetter. Alter, friss nix, danach bist du dünn. Ich habe eine Freundin von mir, das müssen wir vielleicht mal zum Abschluss machen. Wir haben schon über eine halbe Stunde. Nee, haben wir nicht. Viertel nach haben wir, glaube ich, Ach die stimmt, wir Aufnahme. haben. Ach so, stimmt, wir haben über eine halbe Stunde, ja. Ja. Eine Freundin von mir hat zugenommen und meinte dann, ja, ich nehme jetzt die Pille und da Wassereinlagerung in der Haut und jetzt habe ich voll viel Wasser eingelagert und jetzt sehe ich einfach dicker aus. Und da scheiß Pille, scheiß Pille, scheiß Pille, so. Und ich dachte mir so, boah, scheiße, Alter. Wie kann man das denken? Wie kann man von sowas überzeugt sein? Und der Mechanismus ist offensichtlich. Du bist fett, du denkst, scheiße, was ist der leichteste Weg? Okay, ich gebe irgendwem die Schuld. Der Sündenbock. Es ist so einfach und das steckt, wir sind voll davon. Wir sind so voll davon. Und das ist Mental Motherfuckertum. Befreie dich von diesen Glaubensgrundsätzen, die dich einfach nur. Die dir die Performance klauen. Aber es gibt irgendwie in jedem Menschen diese Stimme oder der Körper produziert diese Logik. Warum habe ich das nicht? Warum bin ich so nicht? Ah, es gibt dir sofort, dass dein Gehirn schießt dir sofort Antworten raus. Es ist ja auch ökologisch. Du gehst ja nicht auf allen Vieren die Treppe hoch. Einfach, weil es viel anstrengender und viel ineffizienter ist. Es ist langsamer und trotzdem würdest du dadurch fitter werden, weißt Das heißt, dein Gehirn gibt dir einfach nur die Antwort, mit dem du am schnellsten zufrieden bist und einfach das du? nicht Ja, mehr abfuckst. eben. Es So, ist chill. ökonomisch. Es ist ja am einfachsten. Chill, du hast Pech gehabt, du kannst Genau, du nichts kannst nichts machen. dafür. Es ist nicht Bitte deine Schuld. beanspruche nicht weiter Rechenleistung, ich Ja, möchte darüber genau. nicht nachdenken. Das ist wie die Erschöpfungserscheinung, wenn du angestrengt bist. Du musst aber an deine Grenze gehen, um einfach deine Leistung zu steigern. Und genauso mental. Du musst diese Ausreden überwinden. Diese Ausreden im Kopf sind nichts anderes als die Ermüdung im Muskel. Und Muskelkater hast du, Muskelkater ist die Gewohnheitsänderung. Wenn du dich gepusht hast mental. Wie sähe dann mentaler Muskelkater aus? Ich glaube, habe ich vielleicht gerade falsch ausgedrückt, aber mentaler Muskelkater stelle ich mir so vor, wenn du mental richtig an deine Grenze gegangen bist und einen Durchbruch hattest. Mhm. Irgendeine Lüge im Kopf durchbrochen hast oder keine Ahnung. Mhm. Dann hast du so einen Wachstumsschuss und danach kommt, glaube ich, wie so ein kleiner Abknicker und dann kommt so ein Plateau. Wo du erstmal auf einem neuen Level klarkommen musst und dich finden musst. Auf diesem erhöhten Selbstbild. Ja. Und dann, wenn du eine Zeit lang auf diesem Plateau dich stabilisiert hast, dann kommt wieder der nächste Schuss nach oben. Aber nach jedem Schuss, das ist physiologisch sehr ähnlich, kommt wie so ein kleiner Abknicker, wo du wieder so ein, wie eine Art Muskelkater, wo du dich so kurz erholen musst. Ja. Und mal ein bisschen Druck, ein bisschen nachlassen musst, um dich zu stabilisieren. Es ist mental genau das Gleiche. Okay, dann setzen wir hier mal einen Cut. Ja. Das war die erste Folge vom Mental Motherfucker Podcast. Und oh yeah. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter zum radikalen Optimismus. Das gefällt mir. Oder fangen wir damit an?